wie Seiden niedlich, neidliches Gold, aus Nebelhängs naht, nahr ich mich gern, neiget ihr euch zu mir. Hey, wer ist dort, lobt ihr uns lauscht? Pfui, der Gossige, rettet das Gold, vertappten aus euch weint. Ihr da oben, was willst du? Hör ihr euch Spiel, wenn Staune nicht still hier steht. Taucht ihr ihr nieder, mit euch tollt und neckt, denn er liebt sich gern. Wie gut ihr da spielt, ist ihm das Schmuck. Scheint im Schimmer ihr hell und schön, wie gern schlänge der schlanken Heine mein Arm, schlüpfte Holz ihr herab. Deine schwellende Brust wie die Schmiege. Bist du verliebt und lüster nach mir? Lass ihn, du Schöner, wie bist du zu schauen? Voll du haariger, hüpfriger Geht, schwarze, schwedige, schwefelige Zwerg. Such dir ein Friedel, den du gefällst. Gefall ich dir nicht, ich fasse doch fest. Nur fest, sonst verließ ich dir vor. Falsches Kind, alter, kreidiger Fisch, scheid ich dich schön, ihr niedlich und neckisch, glatt und glau. Ei, so wohl mit allem ist dir eigentlich mein Fall. Hässlich, da darf ich sie halten, sei nicht die Kohl, dass es ist. Wenn der Vater sie so frei, wie ihre Wirtes Wort. Ihr Zahn zuckt und zehrt sie das Herz, lacht mir auf zierliches Lob. Das er es öffnet. das ihr glatten, das dort so glänzt und gleist. Wo bist du, Rauer der Heim, das vom Rhein Gold liebt du gewährst? Nichts weiß der All von des Goldes Auge, das wächst hoch du Schleier, was tiefe, wundige Finstern feuchtes Gesicht. der seligen Saal. Bewachen mir Tür und Tor. Mannes Ehre, ewige Macht, tragen zu endlosem Ruh. Auf, was der Träume wannigen Trug, erwache, Mann und erwäge. In die Ferne hin. den Wohnbau sonst noch mehr und voll allein. Herrschaft und Macht soll ihr die Meere nur rastlosen Sturm zu erregen. Erstand dir die ragende Burg. Wolltest du, Frau, in der Feste mich fangen? Mir Gotte, musst du schon gönnen, dass in der Burg gebunden ich mir von außen gewinne die Welt. Wandel und wechsel, liebt, wer lebt. Das Spiel drum kann ich nicht sparen. Friede nie. Stauten starke Stein hier auf, steiler Turm, Tür und Tor deckt und schließt im schlanken Schloss den Saal. Dort steht's, was wir stemmten. Schimmert hell, bescheint's der Tag. Zieh nun ein, uns zahle den den Lohn, was dünkt euch zu bedingen? Bedungen ist, was tauglich uns dünkt. Gemahnt es dich so matt, Freia, die Holde, Holde, die Freie. Ertragen ist, sie tragen wir heim, seid ihr bei Trost mit eurem Vertrag. Denkt auf anderen Dank, Freia ist mir nicht feil. Verrat, Verrat am Vertrag. Wie dein Schwör mir, sehen sie den Spiel des beratenen Wohl des Runden. Gekreister Bruder, merkst du Tropf und Betrug? Liegt ohne du, leicht geflüchter, hör und hüte dich. Verträgen alte Treu, was du bist, bist du nur durch Verträge. Bedunken ist, wohl bedacht, deine Macht. Bist weiser du, als witzig wir sind. Band es uns Freie zu Frieden zu. Deinem Wissen flucht, fliehe weit deine Frieden. Verträgen zu wahren, die Treue. Ein dummer Riese, rede dir das, du Weiser, hieß es von ihm. Was wir zum Scherz nur beschlossen. Die liebliche Göttin, Licht und Leicht, was taugt euch Tölpen, ihr Reiz? Wünscht uns, wie unrecht, dir durch Schönheit. Strebt ihr nach Dirnen von Stein, setzt um Morgensalm, Weibes Wonne zum Pfand. Ihr Klumpen plagen uns spätend mit schwieriger Hand. Ein Weib zu gewinnen, das wund ich und mild bei uns armen Wunde. Und verkehrten Nenzen und den Kopf. Schweigt ein faules Schwatzen, Gewinn werben wir nicht. Freiers Macht hilft wenig, doch viel gilt's, den Göttern sie zu entreißen. Goldene Äpfel wachsen in ihrem Garten, sie allein weiß die Äpfel zu pflegen. Der Fruchtgenuss frommt ihre Zippen, so ewig die alternde Jugend sich wohl gleich, doch sinkt ihre Blüte. Alt und schwach schwinden sie hin, müssen Freier sie missen. Ihre Bitte drum, sei sie entführt. Noch ist ihm zu lang, schlägt ihm Unbescheid, fort an andern Sold. Ein Hand, ja, nein. Oder folge uns. Fütet ihr schon eines Hammers harten Schlag? Was soll das drohen? Was ringst du, Herr? Kampf kisten wir nicht, verlangen nur unser Lohn. Zahlt ich riesenden Zoll, vom Heer des Lohes last, wäg ich mit gutem Gewicht. Den schlimmen Handel zu schlichten. Wie? Welchen Handel hätte ich geschlossen? Wohl was mit den Riesen dort im Rate du dankst. Die tiefen Höhen treib ich mein Hang. Haus und Hirte behagt mir nicht. Donner und Froh, die denken an Dach und Fach, wollen sie freien ein Haus. uns muss ihr freuen. Ein stolzer Saal, ein starkes Schloss, danach stand Wotans Wund. Haus und Hof, Saal und Schloss, die selige Burg sie stehen nun fest gebaut. Das Prachtgeweih prüft dich selbst, ob alles fest forscht dich genau. Versold und Hoffner fand ich bewährt. Ein Stein wankt im Gestänge. Nicht müßig war ich wie mancher hier, der lügt, verlässig wie Schild. Arglistig weichst du mir aus, mich zu betrügen. Hüte in Treuen dich wohl vor allen Göttern. Dein einziger Freund nahm ich dich auf in der übel trauenden Tross. Umred, rate klug. Da einst die Bauer der Burg zum Dank Freier bedangen, du weißt, nicht anders will ich dich ein, als weil auf Pflicht du gelobtest, zu lösen das hehre Pfand. Mit höchster Sorge drauf zu sinnen, wie es zu lösen, das hab ich gelobt. Doch, dass ich fände, was nie sich fügt, was nie gelingt, wie ließ ich das wohl geloben? Siebeltrug von Schelm, du getraut hier. Nun, geheißen, du bist nicht in die Lüge verflucht, ich lösch dich aus. Geschmach, du Decken, schmäh mich dumme. In Frieden lass mir den Freud, ich kenn Dialoges Kunst. Reicher wiegt seines Rates Wert, zahlt der Zöger ihn aus. Nichts gezögert, rasch gezahlt, er wird sie wieder belohnt. Jetzt hör, Sterblicher, alter Stich, wo schleiftest du hin und her? Immer ist Undank Loges Lohn, um dich nur besorgt, sah ich mich um, durchstöbert im Sturm alle Winkel der Welt. Ersatz für Freier zu suchen, wie er den Riesen wohl recht. Umsonst sucht ich und sehe nun wohl in der Weltenrieg, nichts ist so reich als Ersatz zu wutendem Mann für Weibes Wonne und Wert. Als Weibes Wonne und Wert. alle Fragen der List. In Wasser, Erd und Luft lassen wir nichts. Der sagte der Liebe ab, um rotes Gold entriet er des Weibes Kunst. Des Rheines klare Kinder klagten mir ihre Not. Vernebelung Nacht, Albrecht Pulde vergeben zum der badenden Gunst. Das Rheingold, da raubte sich reichender Dieb. Was dünkt ihm nun das teuerste Gut? Eher als Weibes Huld. Um den gleißenden Tand, der tief entwand, erklang mir der Töchter Klage. An dich, Wotan, wenden sie sich, dass du recht, du zögest den Träumer. Das Gold dem Wasser wieder gebest, und gelobt ich den Mädchen. Nun löste Loge sein Wort. Töricht bist du, wenn nicht gar tückisch. Dich selbst siehst du in Not. Wie hilf ich andern zum Heil? Wie gönn ich das Gold dem Albern? Viele Not schon schuf uns der doch schlau entschlüpfte unserm Zwange über der Zwergeulen ein Tat, sieht uns der Nibelung, gibt das Gold ihm ab. Oder, Loge, sag ohne Lug, was Großes gilt denn das Gold, das dem Nibelung es genügt? Ein Tand ist sie des Wassers Tiefe, lachen den Kindern zu Lust. Doch ward es zum runden Reife geschmiedet, hielt sie zur höchsten Macht, gewinnt dem Mann in die Welt. Von des reines Gold hör ich Raunen, heute runen Berge sein roter Glanz. Macht und Schätze schief, ohne Maß ein des Gatten treu, er trotzte die Frau, trüge sie hold den hellen Schmuck. Den Schimmer Zwerge schmieden, rührig im Zwange des Reifs. Thank you. lernt ich die Kunst. Wie schief ich mir das Geschmeid? Ein Runenzauber zwickt das Gold zu. Kämst du, Albrecht zauderte nicht. Zaglos gewannene Zauberspacht erraten ist ihm der Wind. Zwang uns allen Schiefer, der Zwerg wird ihm der Reif nicht entrissen. Den Ring muss ich haben. Gleich der Ring ohne Liebesfluch, was ich jetzt... Spott, leicht und Kunst im Kinderspiel. So rate wie durch Raub. Was ein Diebstahl, das stiehlst du den Dieb. Wart lang. Arger Wehr wahrt sich Albrecht. Klug und fein musst du verfahren, ziehst den Räuber du zurecht, um des Reines Töchtern den roten Tand das Gold wieder zu geben. Was taugt mir ihr Rat? Von dem Wasser gezücht mag ich nichts wissen, schon mancher Mann mir zum Leid verlockt hat die Blumen im Bad. Die Herren meiden in uns unsere Macht. Das Land volkslos jetzt ist ihre Lösung empfangen. Und ihr seid sie entführt. Bis Abend achtet's wohl. Pflegen wir sie als Pfand. Wir kehren wieder, doch kommen wir. Und bereit liegt nicht als Lösung, was Reinhold nicht und wohl. So endlich die Frist an Freier verfallen, für immer folge sie uns. Stein zu Tal stapfen sie hin. Und des Rheines Wasserfurt warten die Riesen. Fröhlich nicht hängt Freier den Rauen über den Rücken. Heia, hei, wie taumeln die Tölpel dahin. Durch das Tal tanzen sie schon. Wohl an Riesenheims Markherz halten sie Rast. Was sind nun Wolten so wild? Den seligen Göttern, wie geht's? Mich ein Nebel, neckt mich ein Traum. Wie bang und bleich erblüht ihr so bald. Reicher Lichter Wangen Licht, der Blick eures Auges verblitzt. Frisch, mein Froh, doch ist ja früh. Deiner Hand, Donner, entsinkt ja der Hammer. Was ist mit Fricka? Freut sie sich wenig, ob Wotans grämliche Grau das hier zum Greisen ihn schafft. Und dort das Obst bald fällt. faul es herab. Mich kümmert's minder, an mir ja kargte Freia von je, knausert die köstliche Frucht. Denn halb so echt nur bin ich wie selige ihr. Doch ihr setzt alles auf das jüngere Obst, das wussten die Riesen wohl. Auf euer Leben legt es sich an, nun sorgt ihr das Wort. Ohne die Äpfel, alt und grau, greis und grämlich, welken zum Spott aller Welt. Hier, hier, hier, dieses Zwerg, tapfer gezwickt, soll sie mir sein, schafft nur die fertig, wie ich bestell, zu Stunde feine Geschmeid. Lass mich nur los, fertig ist, wie du befasst, mit Fleiß und Schweiß ist es gefühlt, nimm mir die Nägel vom Ohr. Was sägest du dann und zeigst es nicht? Ich armer Zarte, dass noch was fehlt. Was wär nur nicht fertig? Hier und da. Was hier und da? Hier das Geschmeid. Alles geschmiedet und fertig gefügt, wie ich befahl. So wollte der Tropf schlau mich betrügen. Für sich behalte das leere Geschmeid, das meine Lisi zu Schmiede gelehrt. Kenn ich dich, dummen Dieb? Der Zauber auch zeigt. Nacht und Nebel, niemand gleich. Siehst du mich, Bruder? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. So fühl mich doch, du faule Schuft. Nimm das für den Giftgerüst. Verdammt und Donner, dein Werk beherrt sich gut. Nicht euch zu wollen, ihr wisst es schafft, wo nicht in den Schau, wo nicht in Gefahr, seid seine Gefährdung, untertan seid ihr im Himmel. Dort feurige Funke. Hier stöhnt es laut, was liegt im Gestein? Was Wunder, wimmerst du hier? Ein Ime muntrer Zwerg, was wickt und zwackt dich denn so? Lass mich in Frieden, das will ich freilich. Und mehr noch, hör, helfen will ich dir, Mime. Wer helfen mir? Gehorchen muss ich dem leiblichen Bruder, der mich in Bande gelegt. Ich, Mime, zu binden, was gab ihm die Macht? Mit arger List schuf sich Albrecht aus reines Gold einen gelben Reif zu dem starken Zaune. Zitter mir staunend mit ihm zwingt er uns alle, den kaufen wir sonst wohl Schmuck? Unsern Weibern wohn ich Geschmack. Niedliche Nebungen tat, wir lachten lustiger Mühe. Nun zwingt uns der Schlimme in Klüfte zu schlüpfen, für ihn allein uns geben zu gehen. Durch des Ringes Gold rät seine Gier und euer Schimmel in Schatten sich mehr. Da müssen wir spähen, spüren, brennen, die Beute schmelzen und schmieren den Guss. Ohne Ruh und Rast dem Herr zu häufen ein Wort. Ich träge soeben, traf wohl sein Zorn. Mich armen, ach, mich zwang er zum Ärgsten. Ein Helm geschmeid hieß er mich schweißen. Genau befahl er, wie es zu fügen. Wohl merk ich klug, welch mächt'ge Kraft zu eigen dem Werk, das aus Erz sich gebot. Für mich drum hüten wollt ich den Helm durch seinen Zauber, aber ich zwang mich entziehen. Vielleicht, ja, vielleicht den lästigen Selbstgerlisten in meine Gewalt ihn zu werfen, den Ring ihm zu preisen, dass ich knechte jetzt dem Kühnen, mir feine selber zu behängen. Warum, du Kluge, glückt dir's nicht? Oh, der als Werk ich wirkte, den Zauber, der ihm entzog, den Zauber erriet ich nicht recht. Der das Werk mir riet und mir's entriss, der lehrte mich nun, doch leider zu spät, welcher ist, legen im Helm mein Blick. Entschwand er, doch spielen im blinden Schlund und schlapper sein Arm. Das schuf ich mir dumme Schätzung. Gesteh nicht leicht gelingt der Fang. Doch er liegt der Feind, hilf deine List. Mit eurem Gefrage, wer seid denn ihr Fremde? Freunde, hier von ihrer Not befreien wir der Nibelungen Volk. Nehmt euch in Acht, Alberich Nacht! Scheifende Paar, fort, du Faule, bist du geschmiedet und schaffen. Hin an die Arbeit, alle von hinnen, hurtigen ab. Aus den neuen Schachten schafft mir das Gold, euch grüßt die Geißel, grabt nicht rasch. Was können wir, bis ich bürge mir Mime, das bürge sich schwer meine Geißelschwunge. Dass überall feil, wo keine mich fällt, das weiß er, ich bin genau. Zögert ihr noch, zaudert wohl gar, es hier, was gehorst, es rindet Von Nibelheims mächtgem Land vernahmen wir neue Meer. Mächtge Wunder wirke hier Alberich daran uns zu weiden, trieb uns Gäste die Gier. Nach Nibelheim führt euch ein Neid, so kühne Gäste glaubt, kenn ich gut. Kennst du mich gut, kindischer Alp? Nun sag, wer bin ich, dass du so bellst im kalten Loch, da kauer du lagst? Wer gab dir Licht und Wärme der Lohe, wenn Loge nie dir gelacht? Was hilft dir dein Schmieden, heiß ich die Schmiede dir nicht? Dir bin ich Vetter und war dir Freund, nicht fein, drum dünkt mich dein Dank. Denn nicht Alben lacht jetzt, Loge der Listgesell. Bist du falscher, ihr Freund, wie mir freut, du hängst warst. Aha, mich freut's. Von ihnen fürcht ich dann nicht. So denk ich, kannst du mir trauen. Deine Untreu trau ich, nicht deine Treu. Doch getrost trotz ich euren. O, der Mut verleiht deine Macht. Grimmig groß wuchs dir die Kraft. Siehst du den Hort, dem er her dort wie gehäuft? So neidlichen sah ich noch nie. Das ist doch heut ein kärglich Häufchen. Kühn und mächtig soll er kühn sich nicht werden. Du warst doch fromm dir der Hort, da freudlos Nibelheim. Und nichts für Schätze hier feil. Schätze zu schaffen und Schätze zu bergen nützt mir Nibelheims Macht. Doch mit dem Hort in der Höhle gehäuft denk ich dann Wunder zu wirken. Wie ganze Höhle mit ihm mir zu eigen. Wie beginnst du, gütiger, das? Mir linder Lüfte weht, lauf salben, verachte die ewigen Schwelger. Habt acht! Habt acht! Entdient ihr, wenn erst meiner Macht eure schmucken Frauen, die mit Freiheit verspäht. Sie zwingt der lustigste Zwerg, lacht lieber in dich. Habt ihr gehört? Hat acht, hat acht vor dem nächtlichen Meer. Entsteigt des Lieblungen Hort aus Tumor Tiefe zur Tod. Vergiss, riefelnder Gott! Was sagt er? Sei doch bei Sinnen! Bin doch fast nicht Wunder, der Werther Albrechts Werk. Deiner herrlichen List, was mit dem Horte du heischest, den mächtigsten muss ich dich rühmen, den Mond und Stern und die strahlende Sonne. Sie auch dürfen nicht anders dienen, wissen sie dir. Doch dass des Wortes Häufer der Nibelungen her neidlos dir geneigt. Einen Reim frührtest du kühl, dem zagte zittert dein Volk. Doch wenn im Schlaf ein Dieb dich beschlich, den Ring schlau dir entriss, wie wartest du, weiser Dichter Hand? Der listigste dünkt dich loge, andere denke immer sich dumm, dass seine Bedürfte zur Rat und Tat umharten kann. Was hörte der Dieb jetzt gern? Den elenden Helm ersann ich mir selbst, der sorglichste Schmied Mime musste mir schmieden. Schnell mich zu wandeln, nach meinem Wunsch die Gestalt mir zu tauschen, taugt der Helm. Niemand sieht mich, wenn er mich sucht, doch überall bin ich geborgen dem Blick. So ohne Sorge bin ich selbst sicher vor dir, du fromm sorgender Freund. Vieles sah ich, seltsames fand ich, doch solches Wunder gewahrt ich nie. Werk ohne Gleichen kann ich nicht glauben, wäre die Seine möglich, deine Macht wehrte dann ewig. Einst, wo ich flüg und prall wie Lauge, bis ich geprüft, bezweifle ich's Werk, dein Wort. O kluge Pläs, diese Platzen und Blöde, nun frage dich nein, bestimm, in welcher Gestalt will ich ja vor dir stehen? In welcher du willst, nur mach verstaunen mich stumm. Riesenwurm, Winde sich ringelnd. Bezeugen. So große Schlange schufst du dich schnell, weil ich's gewahrt, will ich, glaub ich, den Wunder. Doch wie du wuchsest, kannst du auch winzig und klein dich schaffen. Das Klügste schien mir, das Gefahren schlau zu entgehen. Das aber dünkt mich zu schwer. Zu schwer dir, alle zu dumm, wie klein soll ich sein? Dass die feinste Klinze nicht fasse, wo bang die Kröte sich birgt. Ha, nicht leichter. Kluge du her. Krumm und grau. Kröte. Dort, die Kröte, greife sie rasch. Oh hey, verflucht, ich bin gefangen. Halt ihn fest, bis sie gebannt. So schnell hinauf, dort ist unser. Thank you. sitze du fest. Luge, liebster, dort liegt die Welt, die du Lungro gewinnen dir willst. Welch Ställchen, sag, bestimmst du drin mir zum Stall? Schändlicher Schecher, du Schalk, du Schelm, löse den Pass, binde mich los, denn frevelst und büßest du Frecher. Gefangen bist du, fest mir gefesselt, wie du die Welt, was lebt und webt, in deiner Gewalt schon wähntest. In Banden liegst du vor mir. Du Banger kannst es nicht leugnen, zu ledigen dich bedarfst du der Lösung. Ich tropf, ich träume den Tod, wie dumm. Traut ich den diebischen Tod, furchtbare Rache, erwecke den Fehl. Soll Rache dir frommen, vor allem rate dich frei. Dem gebundenen Manne bist kein Freier, den Frevel. Drum sinnst du auf Rache, rasch und es heimen, sorg um die Lösung zunächst. Heißt, was ihr begehrt, den Hort und ein helles Gold. Hier ist keine Gezücht. Doch behalte ich mir nur den Ring, des Hortes entrat ich dann leicht. Denn von neuem gewonnen und von ich genährt, ist er bald dieses Ringes Gebot. Eine Witzigung wär's, die weiß mich macht, zu teuer nicht zahl ich die Zucht, lass für die Lehre ich den Tand. Erlegst du den Hort? Löst mir die Hand, so ruf ich ihn her. Rief ich mir nach. Ihrem Herrn gehorchend hör ich den Hort aus der Tiefe sie führen zu Tag. Nun löst mich vom lästigen Band. Nicht ihr, bis alles gezahlt. ich, nun lass mich ziehen. Und das Hellgeschmeid, das Loge dort hält, das gib mir nun gütlich zurück. Zur Buße gehört auch die Beute, verfluchter Dieb. Doch nur Geduld, wer den Alten beschuf, schafft einen anderen, doch hall ich die Macht der Mime gehorcht. Schlimm zwar ist, den Schlauen fein zu lassen, die listige Fehr. Nun denn, Alberich ließ euch alles, jetzt löst ihr Büßen das Band. Bist du befriedigt? Lass ich ihn frei. Ein goldner Ring trag dir am Finger, hörst du, Alp? Dir, acht ich, gehört mit zum Hort. Der Ring! Zu deiner Lösung musst du ihn lassen. Das Leben, doch nicht den Ring. Dem Reu verlang ich mit dem Leben. Mach, was du willst. Löse ich mir Leib und Leben, den Ring auch muss ich mir lösen. Hand und Haupt, Augen und Ohr sind nicht mehr mein eigen, als hier dieser rote Ring. Mein eigen nennst du den Ring, rast du schamlos halbe. Sag, wem entnahmst du das Gold, daraus du den Schimmernden schufst? War's dein eigen, was du Arger der Wasser tief entfand? Eines reines Töchtern hole dir Rat, ob ihr Gold sie zu eigen dir gaben, hast du zum Ring dir geraubt? Schädliche Töcke, Trug, gehrst du Schächer die Schuld mir vor, die hier so wonniger misst. Wie gern rautest du selbst dem Reine das Gold, war nur so leicht die Kunst des Schmieder erlangt. Wie glückt es nun, die Gleiser zum Heil, das er Niedlung hieg, aus schmähliger Not eines Zornes wange, dem schrecklichen Zauber gewann, des Bär. Nun lustig dir lacht, des unseligsten, angstversehrten, fluchfertigen, furchtbare Tat, zur fürstlichen Tat, durch die fröhliche Taugen, zur Freude, die fromme, mein Fluch. Hüte dich, herrischer Gott, frevelte ich, so frevel ich frei an mir. Doch an allem, was wohl ist und wird, frevelst ewiger du. Entreißest du frech mir den Ring, mir den Ring. Kein Recht an ihm schwörst du, schwarzen dir zu. Zur ist er gelöst. Bind ihn los. Schlüpfe denn heim, keine Schlinge hält dich, frei fahre dahin. Bin ich nun frei? Wirklich frei? So grüß euch denn meine Freiheit, erster Gruß. Wie durch Fluch mir geriet, verflucht sei dieser Ried. Sein lichter Glanz. Wer ihn besitzt, den sehre die Sorge, und wer ihn nicht hat, den nagelt der Neid. Jeder giere nach seinem Gut, doch keiner genießt mit Nutzen sei, ohne Wucher hüt in sein Herr, doch dem Bürger ziehe hinzu. Dem Tode verfallen, festleren feigen die Furcht, solang er lebt, sterb er lächten. Schuld und Pfafflerlein von fern. Freier führen sie her. Gehäuft nun viel es der Hort eilt mit dem Werk. Widerlich ist mir's. Hilf mir froh. Freier Schmach, ein ich zu enden. Fest und dicht fiel er das Maß. Hier lug ich noch durch, verstopft mir die Lücken. Zurück, du Grober! Hierher! Reich mir die Hand! Hierher! Die Klitz verklemmt! Tief in der Brust brennt mir die Schmach. Schmächt die edle Stied, um Erlös und Pflicht stumm der leidende Blick. Hose nahm der mildigen Mut, dass du das noch mehr, ja mehr. Weg mit der schamlose Wicht, hierher und willst du messen, so misst dich selber mit mir. Vulkaner, Rollobus taugt, hier nützt dein Rassel dir nichts, dich die Schmälchen zu zerschmettern. Rede doch! Schon dingt mich Freier verdeckt. Der Hort ging auf. Noch schimmert mir Hollas Haar. Dort das Gewirr wirf auf den Hort. Wie auch den Helm. Hort ich her mit ihm. Lass ihn denn fahren. So sind wir denn fertig. Seid ihr zufrieden? Freier, die Schöne schau ich nicht mehr. So ist sie gelöst. Muss ich sie lassen? Noch blitzt ihr Blick zu mir her, des Auges Stern strahlt mich noch an, durch eine Spalte muss ich's erspähen. Seh ich diese wohnige Auge, von dem Leibe lass ich nicht ab. Heb euch Rat, ich verstopf mir die Ritze. Nimm, was hatte, seht ihr denn nicht, ganz schwand uns der Hort. Mitnichten Freund, an Wotans Finger glänzt von Gold noch ein Ring, den gebt ihr Ritt zu füllen wie diesen Ring. Lasst euch raten, den Reittöchtern gehört dies Gold, ihnen gibt Wotan es wieder. Was schwatzest du da, was wär ich mir erbeutet? Ohne Bangen fahr ich's für mich. Schlimm, dann steh zu mein Versprechen, das ich den Klagenden gab. Dein Versprechen bindet mich nicht, als Beute bleibt mir der Reif. Doch hier zur Lösung musst du ihn legen. Fordert frech, was ihr wollt, alles gewähr ich. Um alle Welt doch nicht fahren lass ich den Ring. Verkaufen ist, ein Beutel bleibt, nun folgt uns Freier für immer. Es hat der Gott, lieb ihn hart. Fahre das Gold nicht, spende den Ring noch. Lass mich nur, den Reif geb ich nicht. nicht sorgen und fürchten, dich muss ich fassen, alles erfahren. Was geht so, Peter? Dass nun dir genommen nützt dir noch mehr. Deine Feinde, sie quälen sich selbst um das Gold, das du vergabst. Wie doch Bangen mich bindet, Sorg und Furcht fesseln den Sinn, wie sie zu enden lehre mich irda. Gewölk sammlich zu blitzendem Wetter, das fegt den Himmel mir hell. Hida, hida, hido, zu mir du ihr Dünste zu mir, Donner der Herr, ruf euch zu her. Auf des Hammers Sprung schwebet herbei. Reinhold, Reinhold, dir heraus. Hört, was wohl.